Funkkolleg Musikgeschichte. 17. Kollegstunde, virtuose und poetische Klaviermusik. Autor Professor Dr. Arnfried Edler. Er ist nicht nur Virtuose, er ist auch Poet. Offenbar, das legt diese Bemerkung Heinrich Heines über Frédéric Chopin nahe, empfand man es um 1835 als ungewöhnlich, dass ein Pianist mehr als nur ein Virtuose war. Klaviervirtuosen fielen, wie Heine an anderer Stelle berichtet, wie Heuschreckenschwärme in Paris ein. Was bedeutet es, wenn sich unter allen nur ein einziger Poet befand? Wir merken bereits, dass wir es hier mit einer Problematik zu tun haben, die sich auf das Verhältnis des Einzelnen zur Masse, überhaupt auf das Phänomen des Massenhaften in der Musik bezieht. Die Industrialisierung in Verbindung mit der rasch voranschreitenden naturwissenschaftlichen Forschung bewirkte eine enorme Steigerung der Bodenerträge und eine entscheidende Verbesserung der Hygiene. Dies hatte eine rapide Bevölkerungszunahme zur Folge. So vermehrte sich die Einwohnerzahl Europas in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von 187 auf 256 Millionen, das heißt um 42%. Es war die Zeit, in der die Großstadt im modernen Sinn erst entstand. Sie zeichnet sich gegenüber den früheren Städten vor allem durch die Anonymität des einzelnen Bürgers, die Anhäufung von ökonomischen, aber auch intellektuellem und künstlerischem Potenzial, die vielfache Beschleunigung der Informations- und Verkehrsbewegung und die komplexe Struktur einer auf immer speziellere Fähigkeiten und Arbeitsleistungen ausgerichteten Gesellschaft aus. Auch die Entwicklung der Musik, insbesondere der hier zu betrachtenden Klaviermusik, ist davon sehr nachhaltig geprägt. Das Klavier war, mit einem Ausdruck Max Webers, das bürgerliche Hausinstrument schlechthin. Das Musikinstrument derjenigen gesellschaftlichen Schicht also, die zum eigentlichen Träger der ideellen wie auch der materiellen Entwicklung der Epoche aufgerückt war. Diese soziale Bindung haftete dem im 18. Jahrhundert neu entwickelten Klaviertypus, dem Hammerklavier, unübersehbar an. Obwohl schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts erfunden, erlebte es seinen Durchbruch doch erst seit etwa 1770, also zur gleichen Zeit, als das bürgerliche Streben nach Selbstausdruck sich in allen Bereichen der Kunst bemerkbar machte. Schon der Begriff, mit dem man es belegte, verrät, worauf es ankam. Forte piano. Eine Anspielung auf die Möglichkeit dynamischer Abschattierung und damit expressiver Gestaltung. Doch zunächst war das Hammerklavier nur ein Hausinstrument unter anderen. Sein Klang war sehr verschieden von dem des heutigen Klaviers. Dünn und obertonreich, von kurzer Dauer. Die Mechanik war noch sehr unvollkommen und störanfällig. So war es kein Wunder, wenn man sich zum Beispiel Opern und orchestrale Konzertmusik, wollte man sie zu Hause erklingen lassen, noch sehr selten für Klavier, dafür umso häufiger für Streichquartett, zubereitete. Erst in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde der Klavierauszug sinfonischer und musiktheatralischer Werke die gängige Grundlage der individuellen Aneignung derartiger Musik, die sich nach Meinung Robert Schumanns sogar ungescheut neben der Orchesteraufführung selbst hören lassen konnte. Dazu bedurfte es aber noch einer langen Entwicklung, der Perfektionierung des Instruments. Ziel war die Erweiterung des Klangvolumens und die Präzisierung der Mechanik, die zudem schneller werden sollte. Das vollzog sich in dem schon genannten Zeitraum von 60 Jahren vor allem in Wien und London und gipfelte 1821 mit der Erfindung der sogenannten Repetitionsmechanik durch den Pariser Klavierbauer Sébastien Érard. Karl Czernys Vorwort zu seiner Pianoforte-Schule von 1825 wirft ein Schlaglicht auf diese Situation. Schon die Fortepianos an sich werden mit jedem Jahr durch neue Erfindungen und Verfeinerungen im Tone und in der Mechanik veredelt. Und noch ist nicht abzusehen, wann dieses komplizierte Instrument endlich als vollendet dastehen wird. und im selben Verhältnisse haben die Virtuosen unserer Zeit durch ihr Spiel sowie durch ihre Kompositionen der Behandlung des Fortepianos eine Vollendung gegeben, die man früher nicht ahnen konnte. Ein Beispiel für die Schnelligkeit, mit der die neuartigen klaviertechnischen Möglichkeiten von den Komponisten und den Virtuosen aufgenommen wurden, ist Liszt's Etüde über das als La Campanella, das Glöckchen, bezeichnete Finalrondo aus Niccolo Paganinis zweiten Violinkonzert. Die hier gespielte Fassung entstand zwar erst 1851, geht aber auf die bereits 1834 komponierte Clochette-Fantasie zurück. Hören Sie einen für die revolutionierenden technischen Neuerungen Liszt's charakteristischen Ausschnitt. Selbstverständlich genügte es nicht einfach, die Produktionszahlen der Klaviere zu erhöhen, wie es vor allem die englische Firma Broadwood tat, um auch deren Absatz zu vervielfachen. Dazu bedurfte es neben eines allgemein für die Aufnahmebereitschaft günstigen Klimas vor allem der Schaffung eines breiten Repertoires an Klaviermusik. Das wiederum bedeutet, die Musikverlage hatten ein Angebot an Musikalien zur Versorgung eines ständig anwachsenden Publikums vorzulegen. Und weiterhin war die enorme Nachfrage nach klavieristischer Unterweisung zu befriedigen. Das Klavier als dekoratives Möbelstück, ebenso wie das Klavierspiel als Verschönerung des prosaischen Lebens, gewannen die Bedeutung eines zentralen Mediums der Selbstdarstellung des aufstrebenden Bürgertums. Eduard Hanslick sprach 1867 geradezu von der Klavierseuche, die sich zum Beispiel darin äußere, dass es in den Großstädten kaum noch ein Haus gäbe, in dem nicht ein bis zwei Pianos zu finden seien. Geradezu unentbehrlich erschien dem Bürgertum das Klavierspiel für die Ausstattung einer höheren Tochter. So erfahren wir, dass um 1875 am Wiener Konservatorium mehr Schüler das Klavier erlernten als irgendein anderes Instrument, nämlich 400. Davon waren 350 Mädchen. Neben dem Tanz war das Klavierspiel die hauptsächliche und bis zum Exzess betriebene Beschäftigung für die Freizeit der Bürger, die sich in der Realität den täglichen Konkurrenzkampf auf Gedeih und Verderb lieferten. Heinrich Heine schrieb über das Ende der Wintersaison 1843-44 aus Paris: Die Polka wetteifert noch mit dem Piano. In diesem bunten Taumel, in dieser Genusswut, in diesem singenden, springenden Strudel lauert Tod und Wahnsinn. Die Hämmer der Pianoforte wirken fürchterlich auf unsere Nerven. Und die große Drehkrankheit, die Polka, gibt uns den Gnadenstoß. Wo das Klavierspiel zu einer derartigen Bedeutung gelangt war, da nahm der Virtuose einen neuartigen Rang ein. Das gesellschaftliche Interesse konzentrierte sich auf ihn als Leitbild. Der Virtuose markierte das Ziel, nachdem Hunderttausende täglich viele Stunden beharrlich und oft mit ausgeklügelter Methodik strebten. Die makellose Beherrschung der schwierigen Materie. Dass seine Vollkommenheit allerdings zumeist im mechanisch-technischen gesehen wurde, das sich messen ließ in Zahlen des Tempos oder der falschen Töne, liegt in der Natur eines Massenphänomens, noch dazu in einer Zeit wie dem 19. Jahrhundert, einer Zeit, die gebannt auf die sprunghaft ansteigenden Zahlen der industriellen Wachstumsraten und auf die Expansion der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse starrte. Der Virtuose thronte auf der obersten Stufe einer Rangordnung, wie sie sich in den Titeln von Karl Czernys Lehrwerken ausdrückt. Da steht zuunterst die Vorschule zur Fingerfertigkeit. Ihr folgt die Kunst der Fingerfertigkeit, dann die 101 Passagenübungen zur Erzielung der Geläufigkeit, hierauf die Schule der Geläufigkeit, aber auch die Schule des Vortrages, der linken Hand, des Fugenspiels und schließlich eben ganz oben die Schule des Virtuosen. Diese spieltechnische Hierarchie wurde von Czernys Schüler Franz Liszt noch auf die Spitze getrieben. Mit den Etudes d'exécution transcendante, einem Begriff, der ursprünglich aus der Philosophie stammt und etwa so viel bedeutet wie die Grenzen der Erfahrung überschreitend. So etablierte sich ein wahrlich perfektes System der Motivierung von Scharen verbissener Klavierüber, die, wie Heine es ausdrückte, sich am Ende identifizierten mit dem besaiteten Holze und darüber dumm, abgestumpft, blödsinnig wurden. Sie repräsentierten den Sieg des Maschinenwesens über den Geist. Diese Geburt der Virtuosität aus dem Geiste der Industrie, so könnte man einen Titel von Friedrich Nietzsche abwandeln, wurde von vielen Zeitkritikern und Karikaturisten bekämpft. Am nachhaltigsten aber wirkte es sich aus, dass derjenige unter den Virtuosen, der diese Rolle am perfektesten ausspielte und auskostete, am Ende zu ihrem Hauptkritiker wurde, nämlich Franz Liszt. Schon 1837 schrieb er in einem Reisebrief an Georges Sand: Die soziale Kunst ist nicht mehr und ist noch nicht. Wem begegnen wir auch meistens in unseren Tagen? Bildhauern? Nein, Fabrikanten von Statuen. Malern? Nein, Fabrikanten von Bildern. Musikern? Nein, Fabrikanten von Musik. Liszts Klaviermusik ist von dem Zwiespalt geprägt, in den die herrschenden Zeittendenzen den Musiker hineinzwangen. Er misstraute zutiefst den Erfolgen, die er wie kein anderer Klaviervirtuose je errang und die er selbstverständlich mit allen Mitteln angestrebt hatte. Er und mit ihm zahlreiche Musiker versuchten, die gesellschaftliche Bestimmung der Klaviermusik und damit auch der Virtuosität neu zu definieren. Und das Stichwort dazu fand er im Begriff des Poetischen. Zunächst einmal erkennen wir also im Poetischen einen Gegenbegriff gegen das Virtuose. So gebrauchte es auch Robert Schumann, der 1834 eine neue Zeitschrift für Musik mitbegründete, um, wie er es formulierte, die letzte Vergangenheit, die nur auf Steigerung äußerlicher Virtuosität ausging, als eine unkünstlerische zu bekämpfen und eine neue poetische Zeit vorzubereiten, beschleunigen zu helfen. Beiden, Liszt und Schumann, ging es also gleichzeitig um dieselbe Sache. Sie wollten nicht etwa nur eine bestimmte Art von Musik schaffen, die anders war als die bestehende, sondern beide wollten durch ihre Musik auf die Zeit einwirken. Die Überzeugung von der gesellschaftlichen Aufgabe der Kunst, die ihnen gemeinsam ist, entspricht den Auffassungen, die seit 1830 sowohl in Frankreich wie auch in Deutschland immer stärker verfochten wurden. Wir finden sie besonders in der französischen romantischen Literaturbewegung um Victor Hugo oder bei den realistischen Romanschriftstellern wie Honoré de Balzac, Aber auch in der Bewegung des jungen Deutschland, zu der sich Literaten wie Heinrich Laube, Ludwig Börne und Karl Gutzkow gegen die politische Restauration zusammenschlossen und der auch Heinrich Heine nahestand. Diese Bewegung übernahm vieles von der rund 30 Jahre früher wirksamen deutschen Romantik, so zum Beispiel die Idee vom engen Zusammenwirken der einzelnen Künste, von der gegenseitigen Durchdringung von Poesie und Musik. Der Gedanke etwa, dass reine Instrumentalmusik eine dunklere und feinere Sprache als die der Worte sei, findet sich bereits kurz vor 1800 bei Dichtern wie Ludwig Tieck, Wilhelm Heinrich Wackenroder, Friedrich Schlegel und Novalis. Die romantischen Literaten sahen in der Musik eine Art ideales Medium, dem sich die Wortdichtung möglichst eng anzunähern habe. Aber auch umgekehrt bewegten sich die Musiker auf die Literatur zu. Eine ihm unbegreifliche Gleichgültigkeit des Publikums gegenüber den damals gerade zu ihrer höchsten Ausbildung gelangten zentralen Gattungen der Instrumentalmusik, der Sonate und der Sinfonie, stellte bereits im Jahre 1811 der Prager Komponist Václav Jan Tomášek fest. Dieser im Beginn sich verflachende Zeitgeschmack zwang mich, meine Zuflucht zur Poetik zu nehmen, um zu sehen, ob nicht manche ihrer Dichtungsarten in das tonische Gebiet verpflanzt und dadurch die ohnehin noch immer zu beengte tonische Dichtung erweitert werden konnte. Aus dieser Überlegung heraus schritt Tomášek dazu, einen neuen Typus von Einzelstücken für Klavier zu begründen, den er mit den Gattungsnamen von Gedichttypen überschrieb: Ekloge, Rhapsodie, Dithyrambus. Das Klavierstück, das auf diese Weise erheblich an ästhetischer Bedeutung gewonnen hatte, wurde in den 20er Jahren dann auch ohne literarisierende Titel recht beliebt, zum Beispiel unter so neuartigen Bezeichnungen wie Impromptu oder Moment musical, die wir aus den Klavierwerken Franz Schuberts kennen. Die romantische Vorliebe für das Geheimnis des Nächtlichen löste bei dem irischen Pianisten John Field die Vertiefung des Nocturne von einer galanten Ständchenmusik zu einer Gattung des Klavierstückes mit gesteigertem poetischen Anspruch aus. Felix Mendelssohn Bartholdy schuf als Modell für einen populären, eher hausmusikalischen Typus des lyrischen Klavierstücks um 1830 das Lied ohne Worte. Die Tendenzen zur Poetisierung zeigten sich auch in den längst bestehenden klavieristischen Gattungen des Tanzes. Zum Beispiel übertrug Karl Maria von Weber 1819 in seiner Aufforderung zum Tanz den stilisierten Handlungsablauf einer Liebesszene in die neuartige Form und Bewegungsstruktur der Klaviermusik. Und selbst die Etüde sollte nicht mehr allein technischen Zwecken dienen. Zumindest einige in Deutschland wirkende Komponisten, wie etwa Johann Baptist Cramer oder Ignaz Moscheles, bemühten sich intensiv, sie dem lyrischen oder charakteristischen Stück anzunähern. Indessen waren all diese Erscheinungen eher Experimente auf einem noch wenig bekannten Terrain. Erst nach 1830, dem Jahr der Pariser Juli-Revolution, wurde das Poetische zu einem Begriff, mit dem man geradezu Kunstpolitik oder zumindest Musikpolitik zu machen versuchte. Das Leben, die Zeit sollten damit beeinflusst, vielleicht sogar umgestaltet werden. So wie die industrielle Realität in die Musik hineinreichte, so sollte die wahrhaft künstlerische Musik ihrerseits auf das reale Leben zurückwirken. In diesem Sinn spielte die poetische Klaviermusik eine zentrale Rolle, denn Komposition und Kunstkritik verfolgten das eine gemeinsame Ziel, sie ergänzten einander. Darum lag es keineswegs auf verschiedenen Ebenen, wenn sowohl Schumann als auch Liszt beides taten: Klaviermusik neuer Art komponieren und über Musik kritisch reflektieren und publizieren. Betrachtet man die Titel von Schumanns Klavierwerken aus den 30er Jahren, dann fällt sogleich der hohe Grad an Individualisierung auf. Davids Bündlertänze, Karneval, Fantasiestücke, Kinderszenen, Kreisleriana, Novelletten etc. All dies waren damals höchst neuartige Bezeichnungen für Klavierstücke. Sie wiesen auf Überschriften von tatsächlich existierenden oder imaginären Gedichten oder Erzählungen hin. Dazu kommen höchst ungewöhnliche Vortragsbezeichnungen: innig, ungeduldig, mit Humor oder mit gutem Humor, im Legendenton, in sich hinein, etwas hanebüchen, quasi Satira, basso parlando, mit einigem Pomp, Stimme aus der Ferne, so könnte man fortfahren. Ähnlich sieht es bei Liszt aus. Ohne Tempo, mit einem tiefen Gefühl des Überdrusses, mit Schmerz, mit Liebe, mit Wut, sprechend, überstürzend, fast nichts. Und dies oft für die Dauer nur eines einzigen Taktes. Dazu kommen kürzere oder längere Zitate aus Dichtungen, die als Motto dem Klavierstück vorangestellt werden. Aber das sind doch erst äußere Hinweise. Diese Musik verhält sich zur Poesie jedoch keineswegs bloß als Übersetzung. Vielmehr hat sie ein vielschichtiges und in jedem Fall individuelles Verhältnis zu den außermusikalischen Elementen. Was die Musik vor allem mit der Literatur gemeinsam hat, ist das Ziel, nicht nur allgemeine Gefühle wie Fröhlichkeit, Traurigkeit, Sanftmütigkeit, Zorn, Triumph oder Rache auszudrücken, sondern feinste Schattierungen der Empfindung, einmalige, unwiederholbare Seelenzustände und Stimmungen nachzuzeichnen. Dabei sind in der Regel Anregungen aus einer besonderen, einmaligen Lebenssituation im Spiel. Jedoch nie im Sinne einer musikalischen Abschilderung, sondern quasi als Seismogramm der dadurch ausgelösten seelischen Erschütterung. Oft sind es unscheinbare Dinge oder Begebenheiten, etwa die Situation der unbeantworteten Frage »Warum?« oder eine turbulente Faschingsballnacht. Dann wieder Episoden, die aus einer fernen Erinnerung heraufgeholt werden, etwa Kinderszenen. Bedeutende Betroffenheit lösen Lektüreerlebnisse aus. Die Dramen Shakespeares, die Romane und Novellen Jean Pauls, E.T.R. Hoffmanns, Senancours, die Versepen Byrons. Als die Hauptmerkmale der Musik seiner Zeit bezeichnete Robert Schumann einmal das tief kombinatorische und das humoristische. Beides zeigt sich beispielhaft am Klavierzyklus Kreisleriana, Opus 16. Der Titel bezieht sich auf E.T.A. Hoffmanns Gestalt des genial exzentrischen Kapellmeisters Johannes Kreisler, des Prototyps des romantischen Künstlers. Sein Dasein ist geprägt durch den ständigen Konflikt zwischen den Welten des Poetischen und des Prosaischen. Schumann gibt keinerlei Zuordnung seiner Musik zu bestimmten Stücken oder Motiven aus diesem Werk Hoffmanns. Vielmehr fängt er dessen Gesamtatmosphäre durch eine Vielfalt unterschiedlicher musikalischer Charaktere ein, die gleichwohl untereinander in Beziehung stehen. Sie sind verbunden durch ein dichtes Netz von motivischen, rhythmischen und harmonischen Gestalten. Es zieht sich durch die Stücke hindurch, nicht in einer konsequent entwickelnden, sondern in einer assoziativen Folge, unterbrochen von vielfältigen Episoden. Auch geschieht die Wiederanknüpfung an einen Grundgedanken nicht in Form einer getreuen Wiederholung, sondern einer weiterführenden Umgestaltung. Das Ganze hat etwas von einem subtilen Ratespiel, entsprechend dem Vers von Friedrich Schlegel, den Schumann als Motto seiner Fantasie Opus 17 voranstellte. Durch alle Töne tönet im bunten Erdentraum ein leiser Ton gezogen für den, der heimlich lauscht. Das letzte Stück der Kreisleriana ist ein schneller und spielender Satz. Sein Rhythmus klingt entfernt an die barocke Jig an, ist aber durch die Artikulation und die dynamische Vorschrift entscheidend verändert und verfeinert. Rhythmus und melodische Linie stellen gewissermaßen das Endstadium einer Reihe von Zuständen dar, die sich im Verlauf des Zyklus herausgebildet haben. Im letzten Stück nun läuft ein Grundrhythmus zwar vom ersten bis zum letzten Takt ununterbrochen durch, die Faszination aber beruht darauf, dass er in den einzelnen Stadien des Verlaufes ganz unterschiedliche Rollen übernimmt, sodass trotz äußerster Kontinuität der Eindruck entsteht, als beruhen die einzelnen Abschnitte auf ganz unterschiedlichen Materialien. Für den, der heimlich lauscht, besteht also der Sinn in der Erkenntnis des Gleichen im Wechsel und im Durchschauen des Scheines, das Einzelne bestehe in sich selbst und aus sich selbst. Die Einzelgestalt entpuppt sich beim Hineinhören als eine von unendlich vielen Möglichkeiten. Und diese Vernichtung des Endlichen durch die Kontrastierung mit dem Unendlichen galt den Romantikern als humoristisch. Die kombinatorische und humoristische Klavierpoesie Schumanns hat etwas von einem gesellschaftlichen Spiel, begrenzt auf einen Kreis von Lauschenden, der fast die Exklusivität einer Gemeinde hat. Auch Liszts Klaviermusik wandte sich, wie der Komponist im Vorwort zu einer seiner frühen Sammlungen schrieb, an eine kleine Zahl von Hörern, an diejenigen, die in der Instrumentalmusik den geheimen und poetischen Sinn der Dinge erlauschen wollen. Liszt ging zumeist von wesentlich konkreteren außermusikalischen Anregungen aus als Schumann. Landschaften, Kunstwerken, Klängen. Seit Jean-Jacques Rousseau war es besonders unter den romantischen Literaten Frankreichs und Englands verbreitet, ausgedehnte Reisen zu unternehmen, um als einsames Subjekt, als Promeneur solitär, Zwiesprache zu halten mit der Natur und den bedeutenden Zeugnissen des menschlichen Kunstgeistes. In diese Tradition stellte sich Liszt mit seinen Années de Pèlerinage, den Pilgerjahren, deren erster Titel ursprünglich noch Album eines Reisenden geheißen hatte. Die Eindrücke, die in solchen tagebuchartigen Reiseromanen geschildert wurden, sind selten ganz unmittelbar. Fast immer schwingen in ihnen bestimmte Bedeutungen mit, die ihrerseits auf literarischen Traditionen beruhen. Sie vertiefen den Landschaftseindruck zur Deutung der eigenen Situation und des persönlichen Weltverhältnisses. Auch Liszt, der in Begleitung seiner Freundin Marie Dagout in den Jahren 1835-36 die Schweiz bereiste, erlebte diese Landschaft unter solchen vorher aus der Literatur empfangenen Eindrücken. Insbesondere der Roman Obermann von Étienne Senancour deutete das Verhältnis des Menschen zur ihn umgebenden Natur in einer Weise, die sich Liszt weitgehend zu eigen machte. La Vallée d'Obermann, das Obermanntal, heißt das zentrale Stück des ersten Zyklus, der die Schweiz zum Gegenstand hat. Doch zeigen die drei verschiedenen Zitate, die als Motto vorangestellt sind, dass es keineswegs um musikalische Landschaftsdarstellung, sondern um einen Seelenzustand geht. Liszt wählte zwei Zitate aus ganz unterschiedlichen Teilen des Obermann aus und kommentierte sie gewissermaßen durch ein drittes Zitat aus Ritter Harolds Pilgerfahrt von George Byron. Das Thema, das die drei Zitate umkreisen, ist die Vereinsamung des Menschen, der erkannt hat, dass die Außenwelt nur Scheincharakter hat und dass das Wesen der Dinge und der Sinn des Naturgeschehens dunkel und undurchschaubar sind. In Senancours Roman wird nun gezeigt, dass jener Sinn, der auf dem Weg der Erkenntnis nicht gefunden werden kann, durchaus in der Empfindung jedes einzelnen Naturgeschöpfes angelegt ist, nämlich in dem Streben nach harmonischer Übereinstimmung mit einem anderen, die die Eingeschlossenheit in sich selbst aufhebt. Liszts Klavierstück beruht auf einem einzigen melodischen Grundmaterial, einem von der Terz zur unteren Quint mit Abweichung in die untere Quart, absteigenden Ausschnitt aus der Tonleiter. In vier Hauptstadien unterliegt dieses Grundmaterial vielfältigen Umformungen. Das erste Stadium könnte man mit den Stichworten Isolation und Orientierungslosigkeit kennzeichnen. Thank you. Demgegenüber ist das zweite geprägt durch die Andeutung einer Möglichkeit der tonalen und rhythmischen Orientierung, zugleich der Verknüpfung der isolierten Materialpartikel zu Phrasen, die einander periodisch ergänzen. Die Möglichkeit der Kontinuität erweist sich zunächst nur als vorläufig, denn aus jenen Verknüpfungstendenzen entwickelt sich zunächst eine Konfrontation, die zum dramatischen Höhepunkt des Stückes führt. Erst aus der Erschöpfung nach dem Austrag dieses Konfliktes ergibt sich im vierten Stadium eine Konstellation tonaler und melodischer Festigung. Das musikalische Geschehen besteht aus Bewegungen, Konstellationen, die ähnlich wie Worte und Begriffe Symbolgehalt haben. Sie verweisen auf Sinnzusammenhänge, die hinter der musikalischen Erscheinung liegen. Aber sie tun das auf eigenständige Art, ohne die Wortdichtung lediglich ausgestalten oder musikalisch unterstützen zu wollen. Wie die Wortdichtung ist die Instrumentalmusik auf die Realität, auf den Lebenszusammenhang bezogen, um auf ihre eigene Weise den geheimen und poetischen Sinn der Dinge auszuloten. Damit zeigt sich ein Anspruch, den die Musik im 19. Jahrhundert wie zu keiner anderen Zeit allgemein erhob, unmittelbare Aussagen über Welt und Dasein zu machen. Als eine der Wurzeln des menschlichen Daseins betrachtete man im 19. Jahrhundert die Nation, den Geist des Volkes, aus dem der Einzelne seine Lebenskraft und seine Prägung beziehe. Die Entfaltung des Volksgeistes auf allen Gebieten war eine der wesentlichsten politischen Tendenzen der Epoche und ging Hand in Hand mit den emanzipatorischen Zielsetzungen der liberalen Bewegung. Die Idee des Fortschritts war hier besonders eng verbunden mit dem Wunsch, an die Ursprünge zurückzugelangen, zu den reinen Quellen, aus denen der Volksgeist sozusagen unverfälscht fließt. Außer in Tanz und Lied suchte man sie vor allem in Erzählungen, Sagen, Mythen und Märchen. Im erzählenden Gedicht, der Ballade, erblickte man eine Urform von Poesie überhaupt, in der die drei Hauptdichtungsarten, nämlich das Lyrische, Epische und Dramatische, noch ungetrennt beieinander seien. Frédéric Chopin übernahm die Bezeichnung dieser Dichtungsgattung in die Klaviermusik, ohne auf konkrete Literaturballaden als Bezugshintergrund hinzuweisen. So beschwört diese Musik lediglich die Atmosphäre und den Zusammenhang, in den die Gattung Ballade hineingehört. Und der damals gewiss von breiten Kreisen mit Assoziationen an Volksgeist, Urform der Dichtung, epischer Vortrag, vielleicht gar an archaische Elemente wie etwa den im 19. Jahrhundert vielfach angetönten Bardengesang in Verbindung gebracht wurde. In Chopins vierter Ballade Opus 52 wird solchen Erwartungen zunächst durch den archaisch anmutenden, osteuropäischer Folklore nahestehenden, elegisch gefärbten Charakter des Themas entsprochen. Den weiteren Verlauf des Stückes könnte man als Stadien der Entfernung und der Annäherung an die ursprüngliche, die reine Erzählhaltung repräsentierende Version des Themas kennzeichnen. Wo die virtuose Figuration das Thema in den Hintergrund drängt, entsteht der Eindruck dramatischer Haltung. Umgekehrt erweckt der Vorgang der Beruhigung und der Wiederannäherung an das Thema die Assoziation der Vertiefung, des Heraufholens aus der Ferne des Vergangenen. Thank you. Der Wechsel solcher Stadien des thematischen, entfernt thematischen oder unthematischen nimmt in der Klavierballade die Stelle des realen Erzählvorganges ein. So wird, wie es schon die romantischen Dichter gefordert hatten, die Stofflichkeit des Erzählens aufgelöst in das rein poetische Element des Klanges. Wir hatten anfangs festgestellt, dass die Konzeption der poetischen Klaviermusik ganz wesentlich mitveranlasst wurde durch die Entwicklung der Instrumentalvirtuosität zu einer selbstzwecklichen Mechanik. Nun war aber in keinem der drei Beispiele poetischer Klaviermusik, die wir hörend betrachteten, etwa die Virtuosität ausgeschaltet, sondern in jeweils unterschiedlicher Form und Funktion spielte sie eine ganz wesentliche Rolle. Als subtil gesteigerte Artikulations- und Anschlagskultur, als Mittel dramatischer Zuspitzung oder gar als Gegeninstanz zum Thematischen. Die Musiker um 1830 entdeckten den Doppelcharakter des Virtuosen. Dem Überdruss an der mechanischen Perfektion stand die Faszination gegenüber, den die Erschließung unbekannter klanglicher Bereiche durch ingeniöse neue Spieltechniken ausübte. Die Violinkapricen Opus 1 von Niccolo Paganini übernahmen dabei eine Art Auslöserfunktion, vielleicht gerade deshalb, weil sie in den engen Grenzen des auf vier Seiten Möglichen eine so unerhörte Vielfalt von klanglichen Neuerungen boten. Paganini soll sie oft noch auf eine einzige reduziert haben. Das war nun wiederum für die Klaviervirtuosen und Komponisten mit ihrem viel größeren Material eine umso nachhaltigere Herausforderung. Wir können sie ermessen, wenn wir im Vergleich das Original der Caprice Nummer 6 G-Moll von Paganini und die Klaviertranskriptionen von Robert Schumann aus Opus 10 Nummer 2 und Franz Liszt aus den Paganini-Etüden Nummer 1 hören. Zunächst Paganini. Jetzt Schumann. List. Es zeigt sich, wie aus der Umformung des virtuos verfremdeten Geigenklanges klangliche Strukturen entwickelt werden, die für den gesamten Klavierstil Schumanns und Liszts jeweils prägende Bedeutung erhalten. Die Entwicklung eines vielstimmigen Geflechtes romantischer Polyphonie bzw. das Klaviertremolo, das große Klangflächen schafft und bei Liszt an anderen Stellen häufig bis an die Grenze des nicht-musikalischen Geräusches geführt wird. Der Zweck des instrumentalen Übungsstückes, bestimmte Bewegungsvorgänge einzuschleifen, bedingt einige Besonderheiten. Die dichte Folge von Tönen etwa oder die sehr häufige Wiederholung und Abwandlung ein und derselben Figur. Gerade in diesen Elementen entdeckten nun auf dem soeben entscheidend verbesserten Klavier die Komponisten der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts ganz neue Möglichkeiten, den Klang als eigenständige Komponente einzubeziehen, ihn als neues Ausdrucksmittel zu verwenden. Das kann im Extremfall so weit gehen, dass das musikalische Geschehen nicht mehr von Themen, sondern von der Entfaltung jener Faktur bestimmt wird. In Chopins berühmter erster Etüde aus Opus 10 entstehen so, mit Hilfe der klangintegrierenden Wirkung des rechten Pedals, riesige Klangflächen, die sich wellenförmig auf- und abbewegen und damit zugleich an- und abschwellen. Die Gattungen, in denen sich die Virtuosität in besonderer Weise exponiert, etwa die Caprice, die Etüde oder das Prälude, bilden also den Ausgangspunkt für eine klavieristische Schreibweise, die dem klanglichen Element den Primat oder zumindest einen eigenständigen Rang zumisst. Die Verselbstständigung des Klanglichen vollzog sich auf dem Klavier durchaus in Parallele zur klangfarblichen Ausweitung des Orchesters. Und zwar wie diese vornehmlich in Frankreich, später auch in Russland, weniger dagegen in Deutschland. Das ist ein für die kompositionsgeschichtliche Entwicklung bis weit in das 20. Jahrhundert hinein bedeutungsvoller Unterschied. Besonders auffällig manifestiert sich die Wechselbeziehung des klavieristischen und des orchestralen Klangdenkens im französischen Impressionismus, wo sehr viele Klavierstücke Orchestertranskriptionen erfuhren, sei es von des Komponisten eigener oder von fremder Hand. Ravel, Une barque sur l'océan, in seiner eigenen Klavier- und Orchesterfassung. An den drei verschiedenen Ausprägungen des musikalisch-poetischen bei Schumann, Liszt und Chopin konnten wir feststellen, dass es sich zur Virtuosität zunächst antithetisch als Kritik an deren Selbstzwecklichkeit, sehr bald aber komplementär verhielt. Poetische Klaviermusik ist ohne den Bezug zur neuen Dimension der klavieristischen Virtuosität im 19. Jahrhundert nicht vorstellbar. Die poetische und zugleich virtuose Klaviermusik verwirklichte die Vorstellung der Romantik von der Instrumentalmusik in nahezu idealer Weise. Für alle hörbar und auch sichtbar entschleierte hier der Musiker schier ungeahnte und unvorstellbare Geheimnisse der Klangwelt. Für eine Zeit, in der die Bedeutung des Mythos wiederentdeckt wurde, lag es daher nahe, den Komponistenvirtuosen am Klavier zum prophetischen Seher und Künder zu stilisieren. Der Konzertsaal wandelte sich in eine weihevolle Kultstätte und auch die Stunden am häuslichen Klavier gewannen den Anstrich mystischer Meditationen. Deutlich ist die Parallele zur gleichzeitigen Wandlung der Oper zum Bühnenweihfestspiel. In beiden Erscheinungsformen scheiterte der Versuch, die Musik als künstlerische Ersatzreligion zu etablieren. Nichtsdestoweniger ist das Problem, das sie auslöste, heute genauso aktuell wie im 19. Jahrhundert. Der Einspruch gegen die Vereinnahmung durch die Kulturindustrie, um einen Ausdruck von Horkheimer und Adorno zu gebrauchen. Nicht von ungefähr gewinnt in jüngster Zeit die Wiederentdeckung der Kunst des inneren Ohres zunehmendes Gewicht, was sich vor allem an der Intensität zeigt, mit der sich heutige Komponisten und Musiker der poetischen Musik des 19. Jahrhunderts wieder zuwenden. Sie hörten die 17. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte, virtuose und poetische Klaviermusik von Professor Dr. Arnfried Edler. Das Thema der 18. Kollegstunde, italienische Oper zwischen Rossini und Verdi, von Professor Dr. Norbert Miller.